Der Turm. Aus diesen Mauern erscheint ein zartes Wesen. Sitze wie gefesselt auf meinem Platz. Treibt vor sich, kriechend Schatten. So steht sie vor mir, scheint zu schweben. Spricht zu mir mit lieblich, ja, gar betörend Stimme. Ihr Antlitz bleibt jedoch im Dunkel. Leise dringt aus ihr, komm mit mir hinauf zum Turm. Von dort oben möchte ich dir was zeigen. Und reicht mir ihre kühle, weiße Hand. Voller Neugier folg ich ihr. Dort oben angelangt, mir vorher nicht bekannt, zeigt auf ein Tal mit schönsten Rosen. Zu diesem sollt ich gehen, mein Glück dort finden werde, mir dieser Ort die Liebe bringe. Ich sag dann, vielen Dank und springe.